nennt es Liebe, es ist ein Gewässer, das flutet zartes Rohr. Man nennt es Liebe, es ist ein Messer, aus deiner Seele treibt's Blut hervor. Man nennt es Liebe, es ist wie Hunger, ein endlos Schmerz und Pein. Ich nenn es Liebe, für die als Blume du bist die Saat allein. Es ist das Herz in Furcht vom Brechen, das niemals lernt den Tanz, ein Traum in Angst vor dem Erwecken. Denn nie ergreift die Chance, es ist der eine, der niemals werden, der scheinbar gibt nicht gern. Und eine Seele in Angst vorm Sterben, die nie wird leben werden. Wenn mir die Nacht war viel zu einsam und diese Straße lang und hart, und wenn du fühlst, dass Liebe sein kann, für jenen nur glücklich und stark, dann häng zurück, du an den Winter, tief unterm kalten Schnee, lag jene Saat des Frühlings Sonne, bringt wieder vor sie als Rose.